Das Motto ist. Das ist ja mal richtig von der Skyrim, Alter. Da drauf steht, Alter, schön Schlabberzex in Altersheim. Schön Gruppensex in Altersheim, Alter. Mit Lammerfotzen, Alter. Auf der Helschel, Alter. Die Flatterfotze. Das heißt, ich werde eine Tablette einfeiern, das wird mir wieder besser gehen.